Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi, und ich spreche mit Steffi Noether, die Schatzmeisterin der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und wir unterhalten uns jetzt aber nicht über die Schatzmeisterei, sondern Steffi, stell dich mal eben vor. Brauchst dich gar nicht vorstellen, was für ein Quatsch habe ich ja gerade schon getan. Aber dann erzähl mal eben, warum wir uns heute treffen. Ja, hi Tobi. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, weil ich dir gerne von unserem Drachenboot erzählen möchte, von unserem Parteienrennen in Mülheim. Also ist jetzt eigentlich was eher Unpolitisches gerade, ne? Ja, nicht ganz. Wie gesagt, es ist ja ein Parteienrennen, aber es ist ja sportlich. Na dann erzähl mal, was habt ihr vor? Wir werden mit 20 Piraten in ein Boot steigen und paddeln gegen die in Mülheim ansässigen Parteien. Wie viele Parteien paddeln mit? Mit uns sind es, glaube ich, 4. Also SPD, CDU, die Grünen, verflixt die FDP, ich kann nicht zählen. Mit uns sind es dann 5. Okay. Und wie viele Leute sitzen im Boot? Du bist selber dabei? Ja, ich bin dabei, der Carsten ist dabei und noch 18 andere Piraten, 20 Stück insgesamt. 20 Piraten? Also ich hatte ja gar keine Ahnung, dass das so viele in einem Boot sind. Und ihr tretet an gegen die anderen Parteien. Sagst du nochmal genau Datum, Uhrzeit und wo das genau stattfindet? Also es findet statt am 2. September um 13.30 Uhr in Mülheim an der Ruhr. Und ihr könntet natürlich den einen oder anderen Piraten gebrauchen, der euch ganz mächtig anfeuert, oder? Ja, dringend. Wir brauchen eine orange Front, die uns anfeuert. Gibt's bei Twitter einen Hashtag dafür? Noch nicht, aber ich glaube, den brauchen wir dringend. Ja, dann müssen wir jetzt mal kreativ sein, Steffi. Wie könnte der Hashtag fürs Drachenbootrennen denn lauten? Irgendwas mit Orange, oder? Ja, nicht, dass das verwechselt wird mit der Orange Submarine. Dann machen wir Orange Dragon? Nein, Pirate Party, weil so heißen wir nämlich. Ja, okay, Pirate Party. Ja gut, das klingt doch gut. Also haben wir beide jetzt so gerade festgelegt, der Hashtag heißt Pirate Party. Perfekt, Tobi. Dann solltest du gleich direkt mal etwas twittern, damit auch alle wissen, dass das nun der Hashtag ist. Ich werde es auch sofort retweeten. Versprochen, mache ich direkt. Dann tu uns noch einen Gefallen. Geht nicht unter, denn wir brauchen euch ja. Ich vermute die anderen 18 auch noch, aber Carsten und du, wenn dann 2 Leute aus dem Vorstand baden gehen, das wäre ja nicht so gut. Und ihr werdet aber gewinnen, ne? Naja, gewinnen nicht ganz. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr nicht letzter werden. Wie trainiert seid ihr denn? Wir haben 4-mal trainiert. 1,5 Stunden ungefähr und sind dieses Jahr, wie habe ich mir sagen lassen, richtig gut im Vergleich zu den anderen Jahren. Also okay. Sind denn schon welche dabei, die das schon mal gemacht haben oder sind das jetzt alles Drachenboot-Neulinge? Nein, es sind schon welche dabei von uns, die das in den Vorjahren schon 1-2 Mal gemacht haben. Ich wollte jetzt gerade schon abschließen, jetzt muss ich mal fragen, wie kommt man denn auf die Idee, bei so einem Drachenboot-Ding mitzumachen? Ja, das ist eine gute Frage. Der Carsten hat mir das erzählt. Es ging im Ursprung darum, dass die im Rat vertretenen Parteien der Stadt Mülheim gegeneinander antreten. Und da die Piraten inzwischen schon so zahlreich vertreten sind in Mülheim, wurden die dann eingeladen zu diesem Rennen. Und da da ja 20 Stück benötigt werden und in Mülheim zwar zahlreich Piraten vertreten sind, aber ja auch nicht alle immer mitpaddeln können und wollen, wurde das dann landesweit quasi ausgeschrieben. Ah, so. Und von den anderen Vorstandsmitgliedern ist aber keiner dabei. Die Chris war letztes Wochenende einmal mit zum Training. Das war sehr schön, auch für Chrissy. Und falls am Sonntag jemand ausfällt von den Stammpaddlern quasi, haben wir Chrissy als Ersatz mit dabei. Und wenn alles richtig gut läuft, haben wir demnächst vielleicht eine Art Betriebssportmannschaft zum Paddeln. Aber dazu steht noch gerade eine Liquid-Feedback-Umfrage an. Ja, da habe ich ja mit Fitz drüber gesprochen. Darf ich denn daraus schließen, dass der Fitz jetzt wasserscheu ist? Ich habe ihn zumindest noch nicht auf dem und auch nicht in dem Wasser gesehen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde, das Gerücht sollten wir ab jetzt pflegen. Dann füttern wir das gleich. Gut, so machen wir das. Steffi, dann würde ich sagen, danke für die Info. Geht ganz flugs online morgen im Krähennest. Und dann hoffe ich, dass ganz viele Piraten sich die Zeit nehmen, euch anzufeuern. Denn die orange Front ist dafür tatsächlich sehr wichtig, damit wir ein bisschen auffallen unter den ganzen Etablierten, die dann versuchen, gegen euch anstinken zu können. Ja, richtig. Und wir brauchen das auf jeden Fall, um diese 60 Sekunden, sprich 250 Meter, auch alles geben zu können. Oh, da habe ich noch gar nicht nachgefragt. 60 Sekunden, 250 Meter. Habe ich sonst noch irgendeine Frage nicht gestellt?